Hallo! Morgen! Herzlich willkommen bei der ersten Episode vom Outcast. Was ist jetzt das genau da? Was ist das da? Das sind die Mann, die Ceres und die Kaffee, wahlweise manchmal auch Bier, zusammenhocken und über das momentane Film gehen, sprich News, DVDs und natürlich die aktuellen Kinostarts ein bisschen schwätzen. Genau, wir haben das schon eine Weile gemacht. Und im ganzen Versteckten. Aber jetzt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir live. Jetzt ist es. Jetzt ist alles, alles gleich. Jetzt machen wir einfach. Und ja. Vielleicht noch. CRS. CRS ist CRS. Und der Mann ist der Mann. Also, wenn ihr schon ein bisschen gelesen habt und so wisst, der CRS macht am meisten und der Mann fast nichts. Wir ergänzen uns also wunderbar. Aber filmbegeistert sind wir, glaube ich, beide. Jawohl. Und ja, werdet ihr dann noch herausfinden, was so unsere Vorlieben sind. Nicht immer gleich. Nein, nicht immer gleich. Was ja den Podcast dann letztendlich auch ein bisschen interessant macht. Weil dann eben die Meinungen recht auseinandergehen. Wir haben jetzt den 29. September. Jawohl. Das Zürich Filmfestival hat angefangen. Genau, das läuft jetzt letzten schon. Letzten Donnerstag. Ja, genau. Wir sind da natürlich auch ein bisschen unterwegs und so. Jetzt, was hast du für einen Eindruck vom Programm dieses Jahr? Es ist wieder wie jedes Jahr, oder? Sie nehmen einfach so ein bisschen Perlen aus Sundance, Cannes, Toronto, Venedig zusammen und kommen dann mit unbekannten Werken und so einfach in dieser Wettbewerb. Erstlingswerke sind auch viel dabei. Ja. Genau. Viele Filme gibt es gesehen. Hast du irgendetwas, was dich darauf freust? Oder hast du alles schon gesehen? Ich habe alles schon gesehen. Also alles Gute ist eigentlich immer schon alles durch. Jetzt die, die eben nach Cannes und sowieso gehen. Von dem her. Es ist für das Schweizer Publikum mal eben, dass sie die Filme jetzt auch mal noch sehen und so, weil Schweizer Kinostart ist ja bei all diesen Festivals viel nicht sicher oder halt einfach viel später. Ja, ich auch, aber ich freue mich dann auch sehr, so ein bisschen, eben geht mehr, ein bisschen die kleineren schauen und dann hat es dann auch wieder eine Perle darunter. Ja, aber man muss viel Scheiße, also sind wir ehrlich, oder? Also das Festival hat ja nicht nur mehr, ja. Nein, das Perle ist ja mehr. Bei jedem Festival so, also. Aber. Ja gut, im Kino läuft auch nicht immer tolles Zeug. Ja, aber man geht durch. Am Donnerstag gestartet ist zum Beispiel The Internship mit einem brillanten deutschen Titel. Prakti.com. Ich stelle mir einfach vor, der Mensch, der das, oder die Gruppe, die um den Tisch gesessen ist und da Brainstorming gemacht hat und auf das gekommen ist. Genial. Ja, nein. Also eine absolute Katastrophe für jedes Marketing-Department, der jetzt eben richtig können bewerben und ich habe jetzt eben noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, komm, ich gehe den Praktikum schauen. Sondern ja, Google-Film, oder? Oder ja. Neu mit den Wedding Crashers. Aber irgendein Praktikum habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch nie gehört. Meistens sagen einfach der Originaltitel, der Internship, ist jetzt auch nicht so schwer. We're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get weird. No judgment, shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do you do? It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. You've got two nickel-sized men free in the world. Think of the possibilities. I mean, I'm top of my head and I'm just spitballing here. Swimming. Sunglass repair? We'd be hell on those little screws. Maybe stick us in those submarines that they put in people's bodies to fight diseases. Okay, that's not a real thing, the submarines. No. Wait a minute. I thought we were stuck in a blender. Now we're saving lives? What? Internship, das ist die neue Zusammenarbeit, wie du schon angetönt hast, von Owen Wilson und Vince Vaughn. Und die werden zusammen, die sind Geschäftsmänner, so Vertreter von diversem Schrott. Ihr Boss ist der John Goodman, der nicht so viel vorkommt, leider. Das Geschäft macht zu und sie wollen jetzt etwas Neues haben und dann bewerben sie sich für ein Praktikum bei Google. Und natürlich sind sie dort in den 40er oder was sie sind. Da leicht fehl am Platz. Unter so vielen genialen jungen Leuten leicht fehl am Platz, weil sie haben keine Ahnung von Computer und kein Google kann man knapp bedienen. Genau. Sean Levy hat Regie geführt. Der macht ja alles, was sogar wenig lustig ist. Also, cheaper by the dozen. Real Steel! Ja, jawohl. Night at the Museum. Eben, so die Sachen. Pink oder? Panther. Eben, also das, alles das PG-13. Und Internship reiht sich eigentlich schön in die Filmografie rein. Ja, man, passt rein, so ein bisschen nett und so. Aber letztendlich völlig belanglos und so, ja. Viel zu lang. Zu lang habe ich es auch gefunden. Es hat so gewisse Szenen, zum Beispiel, wo sie in den Stripclub gehen, wo sie einfach irgendwie eine Viertelstunde in dem Club drin sind. Und dann denkst du, ja, wir wissen ja, was passiert, oder? Dafür ist der Morgen nachher dort eine wunderschöne Szene. Also, von vorne. Ich finde die zwei Typen, Vince Vaughn und Owen Wilson, finde ich halt einfach sympathisch. Irgendwie. Ja. Das ist eigentlich ein Ding vom Film. Das sind einfach zwei Schnurris. Und eben, dort, wo sie über Skype sich am Bewerben sind, da, dann kommen irgendeine Trickaufgabe über und was dann einfach völlig, völlig hohl beantworten. Also völlig am Thema vorbei. Aber es ist einfach lustig. Die beiden können einfach schwätzen. Das gefällt mir eben auch, dass sie sagen, blablabla, ist ja gleich, was sie schwätzen, aber hauptsächlich sie schwätzen. Was mir auch gefällt, ist der ganze, die Bromance halt eben und einfach sonst finde ich, hat der Film auch noch recht Herz. Also ich habe es noch rührend gefunden, da mit gewissen von diesen jungen Figuren da, vor allem der mit den Brillen, der immer aufs Natte schaut, dass sich der dann ein bisschen öffnet, dort mit Owen Wilson zusammen und so. Also das habe ich alles eigentlich schön gefunden und eher das, wo die geschriebenen Gags, die haben einfach nicht funktioniert bei mir. Ja. Da der Chef und ist ein nervig und der Konkurrent und es ist mir ein bisschen, Monsters University ist mir viel in den Sinn gekommen bei diesem Film. Hat etwas, ja klar, all das Konkurrenzgetue. Was ich einfach schade finde, dass sie sich nicht ein bisschen, auf Google fokussieren, um Witz zu machen. Also es ist dann irgendeine Arbeitsplatzkomödie, wo man sich nicht über den Arbeitsplatz eigentlich lustig machen darf. Ja, weil Google natürlich volle Unterstützung hat. Genau, ja. Das ist aber irgendwie dann schade, oder? Dann musst du eben nur auf so schwache Gags setzen und so, während eigentlich ist richtig böse mit dem Internet-Multi. Aber das ist dann halt nicht möglich gewesen. Verpasste Chance. Ganz schlimm habe ich das Cameo vom Will Ferrell gefunden. Nein, das habe ich super gefunden. Das war etwas vom besten über Wedding Crashes, was am Schluss sagt. Nein. Also Will Ferrell muss man ja Fan sein, sonst findet man es ja doof. Aber ich habe jetzt Wedding Crashes, wo er da am Schluss Funeral Crashers spielen und jetzt auch da als Beta-Verkäufer, das finde ich lustig. Furchtbar. Nein, super. Wenn er rumsteht und so, finde ich das lustig. Ein riesengroßer Will Ferrell-Fan. Super. Dann hat Rose Byrne ist noch drin und auch der ganze Subplot. Ja, es geht dann halt einfach so um das Thema Workaholics und eben, dass es bei Google gibt und dass es ja gefördert wird mit diesen tollen Arbeitsplätzen. So. Aber das versinkt irgendwie auch im Nichts und es wird dann einfach so mit Love Interest. So, ja, komm, geh jetzt zum Wilson und dann bist du wieder normal und alles ist Friede vor Eierkuchen. Also die Leute im Kino, die ich gesehen habe, haben gelacht, haben es lustig gefunden, haben es lässig gefunden und ich denke, das ist eine 0815 harmloser Film, wo man schauen kann. Sonntagnachmittag, es läuft irgendwie nichts Feines, gehen wir schauen oder man sieht mal rein im Fernsehen. Man wird unterhalten, aber es ist jetzt nicht etwas, nein, wo man sich rumlacht oder so. Leider nicht. Das Crashers finde ich immer noch ein bisschen lustiger. Internship kriegt von mir, also wir haben ja ein 6-Sterne-System auf OutNow. Genau. Wir dürfen aber halbe geben. Wem ja, im Gegensatz zu den User, ja. Ich gebe 3,5. 3,5? Ja. Ich gehe ein bisschen tiefer, 3. Also ich mache es gerade. Ich habe es noch herzig gefunden. Also okay. Ich habe es jetzt weniger herzig gefunden, sondern einfach so ein bisschen schleppende Komödie. Ja. Aber 120 Minuten, aber das ist ein bisschen der Trend von der Komödie sowieso. Der nervige Trend. Der ist einfach die Schuld, oder? Dass jetzt einfach alles muss 2 oder noch länger gehen. Aber ja, das ist das Thema dann für sich. Scharf geschossen wird in Two Guns. So gut. Genau. Mit Waffe und mit Wort. Naja, also das war fast Absicht, oder? You ever heard the saying, never rob a bank across from a diner that has the best donuts in 3 counties? That's not a saying. Yes, it is. No, it's not. I get what you're saying. Maybe you never heard. But it's not a saying. It is a saying. Okay. It's a saying now. Go! Everybody sit down on the floor. Fire in the hole! Let's go, come on! How much you figure? $40 million. $40 million? But I got bad news for you. What is that? Is that a badge in your hand? DEA. Petty Officer Michael Stigman. You know Bobby Beans was DEA? Man, your boy Stig's a piece of work. Did you know he was Special Forces? Das ist das Nachfolgewerk vom Regisseur von Contraband. Ja, den Namen weisst du jetzt nicht, hä? Natürlich nicht. Weil der ist natürlich... Er ist ein Isländer. Isländisch. Und das klingt ein bisschen komplizierter. Kamur, Cormac. Der Bobby gespielt von Denzel Washington und der Stig gespielt von Mark Wahlberg. Sitzen im Donutladen und trinken einen Kaffee. Wie wir da. Wie wir. Aber eigentlich. Sie rauben nachher noch eine Bank aus. Wie wir. Nicht den ganzen Plan verraten. Ja, ich kann ja den Plan verraten. Es stellt sich dann aber schnell heraus, dass der Bobby undercover Drogenagent ist für die DEA. Und eigentlich hier will jemand zur Strecke bringen. Und es gibt also ganz ein bisschen, das ganze The Departed-Szenario spielt sich eigentlich ein bisschen aus. Einfach in Form von einer Action-Komödie. Genau, weil eben auch der Stig ist nicht das, was er vorgeht. Er schafft für die US Army, Navy, einfach fürs Militär irgendwie, und hat dann eben einen Auftrag bekommen, sich eben auch undercover da einzuschleusen, und eben ist dann mit dem Bobby zusammengekommen. Und dann kämpft sie gemeinsam gegen den Papa Greco. Papi Greco. Jetzt ist das so Action-Komödie im Little Weapon-Style. Und so. Nein. Es ist definitiv als Buddy-Movie angelegt, aber du... Die aber es zieht sich ja auch schnell wieder ab. Ja. Was willst du mehr? Aufzug ist das Ganze als Buddy-Movie, aber du und ich wissen ja, Buddy-Movie macht erst wirklich Spass, wenn du zwei verschiedene Charaktere hast. Und wenn du den Joe Pesci drin hast. Und wenn du den Joe Pesci natürlich drin hast, genau. Also, Buddy-Movie macht am meisten Spass, wenn dann eben die beiden am Kiefer sind, wenn sie zwei völlig unterschiedliche Figuren sind. Das Beispiel natürlich Little Weapon mit dem... Martin Riggs, spielt von Mel Gibson, der Todeswunsch hat, der dann mit dem Danny Glover zusammenkommt, der Familienvater, der von der Rente steht. Und dann halt wieder die alten miteinander kiefelt. Und jetzt hast du mit dem Bobby und dem Stig, den Washington und Mark Wahlberg, hast du zwei Charaktere, die recht gleich sind. Die sind recht gleich, also da unterscheiden sich nicht viel und so. Und ich meine, sie kiefeln auch und schlägeln auch, aber letztendlich weisst du immer, sie arbeiten ja fürs Gleiche eigentlich. Dann geht viel von dem ganzen Humor verloren. Was ich sehr schade finde. Weil es sind wirklich zwei... Aber sie sind zwei super Schauspieler. Also ich finde sie schon noch gut zusammen. So. Ich eben nicht. Ich finde, der Mark Wahlberg ist eher der Komödie-Heini. Eben so, wo er vor ein paar Jahren nicht gegeben hat und so. Aber eben seit er jetzt ein paar Rollen gehabt hat, unter anderem eben in Ted und auch in Departed, das war ein humoristischer Highlight. Trifft er irgendwie die lustigen Töne, er trifft sie alle und eben mit seinem bübischen Lächeln und so, das funktioniert. Im Gegenteil, Denzel Washington ist mir zu cool, zu lustig sein. Er ist immer noch der Actionheld eigentlich. Ja, er ist zu cool für den Film. Er ist einfach der coole Sieg und so, liefert seine One-Liners und so, ja, ich bin im Fall auch lustig und so. Überzeugt mich nicht, er ist für mich so ein bisschen der Bremsklotz im ganzen Film, weil... Er ist, ich finde ihn doof, Figur. Ich würde es lieber mich an Mark Wahlberg hängen, der wirklich Spass an diesem Film hat. Weil er ist wirklich so der, ja, wir haben es lustig miteinander und so. Während Denzel Washington, ich will gerade nicht böse sagen, sich einfach einen Culture abholt, aber irgendwie, er ist nicht so bei der Sache. Du hättest halt jetzt lieber den Chris Tucker gesehen. Der oder so, ja. Also ich habe das nicht so schlimm gefunden. Ich finde auch Mark Wahlberg cooler und lustiger, aber die zwei zusammen habe ich eigentlich noch easy gefunden und so. Aber auch die Freundschaft habe ich nicht so gespürt. Was mich ein aufgeregt hat, es ist so alles ein bisschen mau. Die Komödie ist mau, die Action ist mau, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also mir hat es ein bisschen so Film wie hat jetzt der gerade geheißen? Get the Gringo oder so etwas. Es ist halt auch so ein bisschen staubig, dreckig und so ein bisschen niedriges Budget und so ein bisschen... Einfach ein Film, habe ich das Gefühl, habe ich schon 30 Mal gesehen. Ja. Mindestens. Ja, definitiv. Mit diesen Drogenbossen, es ist halt immer das Gleiche und dann schiebt er auch noch irgendwie ein bisschen Gewalt rein, wo auch nicht dann so war eine richtig brutale Gewalt sogar noch. Das habe ich immer so ein bisschen so... Der Bill Paxton... So weißt du, Kniescheiben wegschiessen und so. Irgendwie nicht, dass man mich assoziiere mit einer lustigen Zeit im Kino. Aber ja, ich finde, die verschiedenen Töne müssen mit der Gewalt runter und dafür mehr auf den Humor setzen. So ist es so ein Mittelding, nichts rechts. Was findest du Bill Paxton? Das hat mich ein bisschen... Finde ich blöd. Ich bin nicht das Bad Guy. Der Bill Paxton ist für mich eher assoziiert mit etwas Gutes und so ein bisschen der nette Mann von nebenan. Ein bisschen der Dumm. So ein bisschen der Dumm, ja. Aber nicht so der Bad Guy, der eben... wir sind wieder bei den Kniescheiben, die geschossen werden. Und auch Waffen in Gemächt gegen von den Männern hebt und so. Nein, und dann haben wir da noch eine Frau, Paula Patton. Genau, die irgendwie in letzter Zeit ein bisschen auf Whisky und Zigaretten gesetzt hat. Ja. Nick Nolte lässt grüßen. Genau, sie redet so komisch heiser, richtig unangenehm. Und sie ist eigentlich nur Eye Candy und kann da ein paar Mal in der Unterwäsche rumtänzeln. Und ich habe eigentlich gefunden, in Mission Impossible 4 hat sie noch eine recht coole, starke Frau gespielt und bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht. Jetzt ja. So eine Rolle gibt. Also. Ja, die Figur ist absolut katastrophal geschrieben und auch ihre Taten, wo sie dann eben, es gibt dann eben einige Twists und so. Für mich ist Two Guns letztendlich einfach eine mittelmäßige Lethal Weapon Kopie. Einfach mit. Aber die Action mit, ist mit, eben mit auch nicht. Zweimal toll. Martin Riggs. Ich meine, die Action in Lethal Weapon ist ja super. Ja. Also im 2 und im 4 vor allem auch. Und da hat es eigentlich keine grossen Set-Pieces. Alles ist irgendwie so, alles ist ein bisschen auf cool gemacht in dem Film. Also so, ja, ich tue jetzt schnell da etwas in die Luft fliegen und eben cool Geist und schauen, Explosions. So ein bisschen da. Für mich ist der Film. Make it rain. Eben, es ist mir dann einfach zu cool. Und die groovige Musik und einfach alles schon gesehen. Ja. Yeah. Nur besser. Ja. Das Mal gibt es bei mir eine 3. Jawohl, ich schließe mich an. Wir haben ja vorhin gesagt, dass der Filmgeschmack unterscheidet sich ja noch. Ja. Diese Woche ist es ein bisschen blöd, in dieser Hinsicht. Gut, also Two Guns, 3 Sterne, kann ich eigentlich nicht empfehlen, ins Kino zu gehen. So, wir schauen ja auch noch den Heichli-Film. Ja. Ja. Ich habe den Bling Ring jetzt gesehen. Ich tue ja daheim immer so ein bisschen Sachen nachholen, die ich halt im Kino verpasst habe. Mhm. Und da jetzt auf US Blu-ray raus ist, habe ich den Bling Ring gesehen und ich habe mich eigentlich noch gefreut, weil Sofia Coppola finde ich eigentlich super. Mhm. Ich finde sogar Somewhere nicht schlecht. Wird er schlecht da gewesen? Ja. Irgendwie hat doch Venedig hat er doch gewonnen, oder? Ah ja. Oder ist das einfach so einem Tarantino gefallen gewesen? Es ist so ein bisschen... Okay. Also Marie Antoinette finde ich der Schwächste, aber... Habe ich beide nicht gesehen. Ja gut, also, auf jeden Fall. Aber Blingling kann ich mitreden. Blingling kannst du mitreden. Ja. Das ist die wahre Geschichte von einer Gruppe von Fame-besessenen Teenagern, die auf Google schauen, weil die Stars gerade nur eine Party haben und das Haus leer ist. Und dann laufen sie einfach rein und nehmen Kleider und Schmuck mit. Das ist sehr lässig. Ja, mega cool. Geil, dass man das zehnmal muss zeigen. Und, ja, und dazwischen geht man immer noch in die Disco. Genau, ja. Party, Party, Party. Und dann gibt es ein bisschen coole, laute Musik und ein bisschen... Facebook-Posts und... ja. Ja, ist lässig, oder? So ist so geht es heute. 90 Minuten. Ja. Jawohl. Und die Figuren... Also ich weiss nicht, ob der Film einfach genial ist oder nicht. Weil es ist alles genauso oberflächlich, wie um was es eigentlich geht. Also die Figuren, die erfahren wir nicht über die. Ja. Und, aber... Im Prinzip sie sind sie ja auch völlig oberflächlich, weil sie mit dem alles besessen sind. Und was mir noch gefallen hat, ist der ganze Schluss, wo sie dann da vor das Gericht laufen. Und das ist eigentlich genau das, was sie haben wollen, oder? Genau, vor allem Kameras gefötelt werden und so weiter. Und das war eigentlich schon noch cool gewesen. Jetzt einfach die Schauspieler sind ziemlich schlecht gewesen. Also da die Hauptrolle. Die asiatische Jennifer Lawrence. Genau. Die habe ich recht schwach gefunden und also Emma Watson mit ihrem Ami-Akzent geht also gar nicht. Hat mich jetzt nicht so gestört, Schauspiel. Also jetzt durchs Band. Und die einzige Figur, die ein bisschen interessant war, war für mich der junge Mann gewesen. Aha. Wieso der da auch mitmacht und so. Weil es gehen ja eigentlich meistens in Frauenhäuser, außer kurz bei Orlando Bloom und so. Mhm. Und darum habe ich eigentlich die Geschichte von dem Typ noch interessant gefunden, aber es wird auch nicht drauf eingegangen und alles oberflächlich kommt, ja. Ja, du hast vorher angesprochen, eben, entweder ist der Film genial oder nicht. Also, eben, er zeigt so das ganze oberflächliche Zeug ist ja schon, aber letztendlich... Er zeigt es aber auch oberflächlich. Er zeigt es wirklich oberflächlich und eben, rein von der Idee her und so ist schon gut umgesetzt und so, aber letztendlich muss ein Film einfach unterhaltsam sein und wenn du meiner Meinung nach fünfmal das Gleiche zeigst, wie es eben auf Google gehen schauen, wo ist Häusli, ja da ist Häusli, sie ist weg, sehr gut, gehen wir rein, sehr gut. Hey, schau mal, Kleiderschrank, wie schön, ein bisschen rum, und sie kommen noch so easy rein. Ja, das mit dem habe ich nicht aber Mühe, aber ich finde, du kannst es einmal zeigen und nachher machst du irgendeine Montage aus dem Rest. Aber du zeigst nicht, wie es fünfmal einbrechen. Und zeigst lieber ein bisschen vom Prozess halt noch ein bisschen mehr oder irgendetwas. Ja, aber zeig irgendetwas Neues. Vorgeschichte. Aber eben, das Ganze beruht ja auf einem Artikel aus der Vanity Fair, so filmerisch. Und das ist jetzt einfach zu dünn, das ganze Thema. Das ist ein Beitrag in der Tagesschau, der vielleicht 5 Minuten geht, aber mehr ist das nicht. Aber wer sich dann den Film kauft, der kann ja dann noch Specials schauen über den richtigen Fall und das ist in 12 Minuten oder so. Ja, aber ist der Fall oder? Eigentlich erzählt und ja. Eigentlich man weiß eigentlich, um was es geht. Ja. Soundtrack ist aber cool von Bling Ring. Das muss ich, also wenn man noch ein bisschen positiv sind, sagen, finde ich. Aber Soundtrack ich finde auch Bilder cool, also so ein bisschen. Ja, aber wer auf Oberfläche steht und so, aber es ist dann mehr so ein Filmkritikerfilm, weißt du, wo dann einfach die Kritiker sagen so, ja, formell und so, eben das, was sie wollen zeigen, zeigt sie sehr gut. Aber wenn es dann um den Unterhaltungswert von dem Film geht, sorry, aber dann lieber Spring Breakers. nein. Aber das wäre ein Film, den wir noch streiten könnten, aber nicht heute. Das können wir vielleicht mal am Ende des Jahres, wenn wir kontroversen Film vom Jahr besprechen. Ich habe auch Film geschaut. Ich habe mich wieder mal einem Genre zugewidmet, der normalerweise nicht meins ist, und zwar das vom Horrorfilm. Der Chris ist ein Schiss aus. Ja, weißt du, ich kann es lieben, wenn es sich gerabbelt und so. Und so der ganze Bildschirm rot ist vom Feuerball. Ja, ich nämlich einfach den, der dann immer so unruhig rumrutscht, wenn es spannend ist. Ja. Ja, das habe ich schon beobachtet. Ja, sehr gut. Bist du rumgerutscht bei Mama? Ja, ich bin im Nest gelegen. Von dem her ist eigentlich sehr gut gegangen. Genau, ich habe Mama geschaut, das Werk, das von Guillermo del Toro produziert worden ist. Wer Regie geführt hat, weiß niemand. Ja. Aber der macht jetzt den Mami-Reboot anscheinend. Okay. Jo, ja, Mami und Mama. Jo. Aber also, das geht ja ineinander, oder? Ja. Ja, Mark Webb macht Spider-Man, oder? Ja. Das sind wir auch bei dem. Aber egal. Es geht jetzt ja um Mama und das erzählt die Geschichte von zwei Mädchen, die von ihrem Vater im Wald zu einer Hütte gebracht werden und er die dann töten. Dummer ist nur, dass in dieser Waldhütte hat sie so einen bösen Geist. Das Mami, wo dann, also nicht die Mami von diesen beiden Kindern, die dann dort Mami. Sind. Irgendes Mami. Ihre dunkle Gestalt, die dann eben vor dem Vater Abzug von seiner Waffe kann betätigen, bei seiner Tochter dann ihn packt und dann tötet. Und die beiden Mädchen sind dann einfach in der Waldhütte und bleiben dort für ein Zeitchen. Dann ein paar Jahre später, 5 sind es, glaube ich, findet man dann die Mädchen in der Hütte und bringt sie dann zum Onkel. Aber wieso war das ein Zwillingsbruder? Das war nicht Budget, gern Zwilling. Das Budget ist knapp, da hast du gleich Schauspieler brauchen. Genau, und dann kommen die eben zum Onkel und seiner netten, coolen, neuen Frau. Jessica Chastain. Punkrockerin, oder was ist, was spielt sie? Bass. Sie spielt Bass. Und hat schwarze Haare und ist voll badass. Und irgendwie kann sich zuerst nicht anfreunden, so als Mami spielen. Mit diesen Golfen. Mit diesen komischen Golfen. Dann kommt dann noch das komische Viech mit in die Wohnung, plötzlich. Genau. Die Mama, ja. Und dann. Genau. Na, dazu, ja. Du hast gesagt, nicht die Genre. Nicht meine Genre. Trotzdem cool. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht ein Standard-Grusler. Also, die Drehbuchautoren haben sich ja etwas überlegt bei dem Story-Schreiben. Und ich nehme jetzt auch dein Argument, das du gebracht hast, wo du mir von dem Film erzählt hast. Aber es stimmt wirklich. Es ist so ein bisschen das Pan-Labyrinth. Es ist so ein bisschen das Märchenhafte. Die Motte. Ich meine, der Film fängt ja mit, glaube ich, Once Upon a Time. Und es ist eben alles so ein bisschen wie ein Märchen angelegt. Ein Gruselmärchen. Und aber diese Sachen haben mir dann sehr gut gefallen. Was mir dann überhaupt nicht gefallen hat, ist die animierte Mama, finde ich, ganz schlecht gemacht. Ah, ja. Jedes Mal, wenn sie kommt, ist irgendwie so nicht Angst, sondern oh, wurde schlecht gemacht. Was der Wisch mal beim Boden umfällt, ja, das habe ich auch lustig gefunden. Ja. Also aber ich finde eben die also unheimlich ist es nicht wirklich. So. Nein, also, eben nicht. Wenig. Genau, aber die Mama ist mir dann einfach zu schlecht animiert und das hat mich dann ein bisschen Film rausgerupft. Was mich auch aus dem Film rausgerupft hat, ist Madame Chastain, die ich super toll finde. Take Shelter, Zero Dark Thirty, ich finde die Frau einfach super. Aber als Tree Punk, of Life. Als Tree of Life, auch wieder ein Streitfilm. Aber als Punkrockerin mit schwarzen Haaren, nein. Du bist eben, wenn man im Tree of Life sie als Mutter Natur sieht und so ein liebes Ding und eben Hill und so, und dann einfach der Bruch jetzt eben da zum Schwarzen und nein, ich kann sie nicht ernst nehmen. Also ja, aber sonst würde sie ja nicht in den Film passen, wenn sie jetzt einfach... Ja, aber dann muss jemand anders casten. Also, Entschuldigung. Ja, der Film ist ja dann, glaube ich, ein Jahr schon rumgelegen irgendwo und dann wahrscheinlich eben auch, weil irgendein Slot offen worden ist und sie dann gemerkt haben, Jessica Chastain wird ein bisschen berühmter und so haben sie ja letztendlich auch ins Kino gebracht. Der ist irgendwo eben ein Jahr lang im Schrank gelegen. Also, der Film funktioniert für mich nicht, weil eben die Mama schlecht animiert ist. Das aber Monster... es ist oft der Mensch im Kostüm, sehr oft. Es ist selten animiert eigentlich. Also aber wenn es animiert Szene. Ist, finde ich sie ganz schlecht. Und vor allem eben dann in der Schlussszene. Und der Schluss ist wo, aber der Schluss. Ah. Der Schluss, ja. Wunderbar. Hat mir nicht so gefallen. Der Schluss. Hat ein Körli eingesetzt und alles. Und ja. Ja, du kennst mich ja, oder? Ja, du hast ja so Sachen gerne. Ja, dann. Ja. Wie du sagst, ein Mähli. Ja, es ist ein Mähli. Und auch ein mutiger Schluss und nicht der erwartete. Jawohl, das muss man sagen. Der Film hat für mich eben schon vorher verloren. Darum eben, hätte noch irgendeinen Schluss kommen können oder Bruce Willis hätte einen Toten spielen können oder irgendetwas. Hätte nichts mehr gebracht. Spoiler. Mama kommt von mir eben 3 Sterne über. Es ist atmosphärisch ist sehr gut gemacht und alles. Und das Märchen ist am Anfang noch schön und so. Und hat ein paar sehr gute Schockeffekte, wo ich dann fast zum Nächsten gehalten bin. Aber eben. Doch, für eine Vieri, dann hängt das gut. Die Mamis, die animiert und Jessica Chastain Mami sind für mich dann der Film. Abend. Also das ist dann für mich dann auch wieder nur 3 Sterne. Ich bin in so einer 3er-Phase. Ja. Über alle Filme, die wir jetzt geredet haben, sind so 3er. 4er. Bei mir. Mama. Oh, Mama. Hast du den ersten 4er? Ja. Gratuliere. Ja. Hast du nochmal einen 4er gesehen? Ja, The Last Stand. Oh nein. Ja, da können wir streiten. Sehr gut. Wir haben den ersten Streitfilm. Und zwar richtig streiten, weil da besteht Arnold Schwarzenegger. Nicht der Arjan, sondern der Arnold. Hat sein grosses... Chris. Sein grosses Comeback. Sein erstes Solo-Film, muss man sagen. Solo für Magnum. Sein erster Solo-Film, The Last Stand. Er ist ein Sheriff in irgendeinem Kaff außerhalb von Las Vegas. Er war früher in L.A. Drogenpolizist und voll cool und so. Aber jetzt wird es einfach noch ein bisschen ruhig nehmen in seinen letzten Berufsjahren und ein bisschen im Kaffee sitzen und ein bisschen mit dem Louis Guzman rumblödeln und so. Und dann bricht aber in Las Vegas ein böser Drogenboss aus und der schwarze Karl Dahl, der Forrest Whitaker, nimmt Verfolgung auf und der schwarze Karl Dahl. Die nächste, was ist das böse? Nein, das ist doch lieb. Ja. Und der kommt dann eben in dem Café, wo der Arnold Schwarzenegger ist, vorbei und dann läutet also der Forrest Whitaker an und sagt, du, da kommt dann einer, pass auf. Ja. Genau. Und dann gibt es dort The Last Stand. Scheissfilm. Geiler Film. Scheissfilm. Nein, voll lässig. Nein, voll doof. Ein doofer Film, der viel Spaß merkt, wie doof er eigentlich ist. Nimmt sich viel zu ernst. Das ganze Uhr Forrest Whitaker-Zeug ist so wichtig und alles. Und ihr müsst nicht aufhalten. Ja, aber es geht alles zack, zack. Es ist cool, es hat coole Figuren. Der Louis Guzman ist super. Johnny Knoxville hat ein Gewehrmuseum und hat ein lustiges Käppchen. Ja, was willst du noch mehr? Oh Gott, nein. Und der Schwarzenegger bringt ein paar gute Sprüche. Und es wird wieder mal geschossen und es stäubt so richtig das Blut. Und einfach easy, bum bum, wie früher. Nein. Doch, wie früher noch schlechter. Nein, das ist mir... Ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich so nostalgisch wirst. Die Dudikoff, Chuck Norris, Canon-Films und so schaue und da würde er sich gut einreihen. Also nein, aber das ist eben nicht mies. Es hat coole Schiesserei einfach und es ist als Western ausgelegt, so ein bisschen mit dem Duell am Schluss und Auch die Folge durchs Maisfeld. Ja, wo du nichts siehst. Du weißt nicht, wo du bist, wo die anderen Autos sind. Es ist ein bisschen verpfücht, die ganze Szene. Enttäuschend ist einfach, dass der Schwarzenegger gar nicht die Haupt... Also kommt irgendwie nicht so viel vor, erst später. Am Anfang ist wirklich das Forrest Whitaker-Zeug. Wo viel zu ernst ist, auch das mit dem Twist, mit der Polizistin, die auf dem Beifahrer sitzt, hockt. Ja, das interessiert mich ja nicht. Das ist ja gleich. Ja, aber es ist im Film. Cooles, schnelles Auto. Ja, aber es ist im Film. Und wenn es im Film ist und langweilig ist, ist es langweilig. Nein, ja. ich finde einfach, ab dem Zeitpunkt macht er Spass, wo der Johnny Knoxville da anfängt, da den Mast fällen und so. Das ist lässig und lustig. Und wenn das Grosse ins Gewehr führen nimmt und den Verbrecher verschießt. Dann realisiert er irgendwie so, jetzt ist Wurst, komm, jetzt vergessen wir alles, was vorher gesehen ist, jetzt sind wir ein bisschen blöd, jetzt sind wir ein bisschen schiessen und gut ist. Vier Sterne, das ist kein super Film, es ist sicher nicht in der Top 5 vom Schwarzenegger. Besser als irgendwie die paar letzten Filme, die er gemacht hat. Die paar Cameos da, Around the World in 80 Days und so. Und Collateral Damage und Six Day und so, also ich finde Six Day cool. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich also bin ich wieder mit den Zwillingen und Klon. ja, wieder das nicht gern. Nein, das ist so geil in Six Day, was irgendwie Sprengstoff bauen und nachher beide gleichzeitig sagen, cool. Nein. Also Six Day ist auch okay. Aber der ist auch okay und der ist auch gut. Und der ist 4 Sterne und wenn man das gern hätte, hat man das gern und ja, das ist schön. Cool. Ich has nicht gern. Es ist kurzweilig, es ist überhaupt nicht actionig. Es ist am Schluss actionig lustig und kurzweilig. Es ist am Schluss lustig. Lässig, super. Ist glatt. Man hat das Gefühl, man hat einen guten Film gesehen, wie die letzten 20 Minuten einigermaßen lässig sind, aber vorne ist es einfach kurz langweilig und ich finde es eine Enttäuschung. Es ist nicht langweilig, es fliegen immer ein bisschen Helikopter rum und so. Oh, so lässig, sind wir bei Michael Bay. Nein, ich finde es einen langweiligen Film, aber ich habe gesehen vor 20 Minuten und ich finde es enttäuschend, weil der Regisseur ist ein Koreaner, der in seiner Heimat ganz tolle Filme gedreht hat, unter anderem Bittersweet Life und I Saw the Devil. Und es ist halt wieder so ein bisschen das John Woo, oder? Du musst nach Amerika kommen, aber das Erste, was du machen musst, ist irgendein so ein Van Damme-Film oder ein Lundgren-Film drei, bevor dann noch die richtig coole Sache herankommst. Das ist super! Aber der Last Stand ist es nicht. Und es ist dann halt einfach, es ist dann halt einfach wieder das, oder? Dass einfach, du siehst wieder mal so einen billigen Actionfilm machen und so. Und dann hast du die grossen Sachen. Und eben in dem Alter, wo der Schwarzenegger ist, muss er jetzt halt der Schwarzenegger für das anheben. Er macht schon nicht viel Stunts, das fand dem schon auf. Ja. Also. Er ist ein bisschen da am Schluss, die Schlägerei. Ja, ist nicht immer. Ja. Ja. Nein, ich bin letztendlich enttäuschend und langweilig und kommt eigentlich nur wegen der einigermaßen kurzweiligen letzten 20 Minuten noch 2 Sterne über. Louis Guzman, das ja, allein geht schon. Nein. Geht schon 3. Ja. 3 ist garantiert, wenn Louis Guzman dabei ist. Diese Woche, also nächste Woche, die Woche vom 30. Kommen neu auf Blu-ray DVD aus Scary Movie 5. Da freuen wir uns alle drauf. The Croods. Da freuen wir uns auch nicht drauf. The Hatchet 3. Das könnte man mal noch reinschauen. Quartet. Oh nein. Side Effect. Das wäre dann mein Tipp von dieser Woche. The Last Exorcism Part 2. Und der grösste Release Hangover 3. Mal abgesehen von Side Effect. Alles Mist! Also kaufst du nichts? Alles Mist! Holst du nichts? Ja, weil Side Effects wahrscheinlich, aber der Rest, Entschuldigung, aber ja. Und nächste Woche im Kino haben wir... Viel. Viel. Ja. Am Alfonso Cuarón sind Gravity. Sandra Bullock und George Clooney. Im Weltall. Im Weltall. Der Rennschnack Turbo. Und das Entführungs-Thriller-Drama Prisoners mit dem Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bella, Terrence Howard, Viola Davis, Paul Dano, Melissa Leo und wer sonst alles noch mitspielt. Hugh Jackman hast du gesehen, gell, da am ZFF? Ist cool gesehen. Ja, ist ein cooler Sieg. Da haben wir dann Interview-Bits dann nächste Woche für euch. Ah ja, cool. Ja, so gut. In dem Fall, gute Woche, gute Kinowoche und viel Spass mit Two Guns und Internship. Oder auch nicht.